Hab ich sehr geschwitzt, denn ich träumt, wir hätten uns geküsst. Doch leider war es nur ein Traum, und Träume sind ja nun mal Schaum. Ich seh's ja ein, du brauchst noch Zeit, ich weiß, ich darf dich nicht so drängen. Du bist noch lange nicht so weit, weil wir uns erst 4 Jahre kennen. Schatz, sieh sein, Hardcore-Petting, das ist fein. Hardcore-Schmusen, ein bisschen bloß, doch plötzlich schreit mein Herz Plateleus. Hardcore-Küsse ins Gesicht, nein, nein, nein, das will ich nicht. Schmusen ist mir zu extrem, nur rein platonisch, das ist schön.